es müssen ihr, wie selbst ihr treue Zeuge spricht, mit Prasseln und mit grausem Knallen die Berge und die Hügel fallen. Mein Heiland aber trüget nicht, mein Vater. Blut bin ich in seine Hand geschrieben, er schützt mich doch, wenn er mich auch gleich wirft ins Meer. So lebt ihr Herr auf großen Wassern noch, dir hat mir selbst mein Leben zugeteilt. Werden Sie mich nicht ersäufen. Wenn mich die Wellen schon ergreifen und ihre Wut mit mir zum Abgrund eilt, so ob ich den Sinn mit Petro auf ihn werde lenken. Er will mir stark im Glauben machen, er will für meine Seele wachen und mein Gemüt, das immer wankt und weicht, in seiner Güte, der an Beständigkeit nichts gleicht, gewohnt fest zu stehen. Mein Fuß soll fest bis an der Tage letzten Rest sich hier auf diesen Felsen gründen, halt ich dann stand und lasse mich im felsenfesten Glauben finden, weiß seine Hand, die er mir schon vom Himmel beut, zu rechter Zeit mich wieder zu